So viele Jesus-Geschichten. Es gab jedoch ein Problem. Je mehr Menschen im Römischen Reich Christen wurden, desto mehr unterschiedliche Jesus-Geschichten machten die Runde. Wann immer Leute ihre Mitmenschen von etwas überzeugen wollten, sagten sie: „Das hat Jesus gesagt." Und so konnte man immer schlechter einschätzen, was Jesus wirklich gesagt hatte. Um diese Frage zu klären, hielten die christlichen Anführer Versammlungen ab. Erst in Hippo, einer Stadt in der Nähe von Karthago, dann in Karthago selbst. Karthago war einer der wichtigsten Orte der frühen Christen. Vielleicht mochten die Karthager ja die Idee, dass nicht die militärischen Siege zu Lebzeiten zählten, sondern was nach dem Tod geschieht. Während ihres Treffens in Karthago gingen die christlichen Anführer all die verschiedenen Geschichten durch, die über Jesus und den himmlischen Vater im Umlauf waren. Dann wählten sie die Geschichten aus, die ihnen am wahrsten erschienen, und machten ein Buch daraus. Dieses Buch nannten sie Bibel, und sie verboten strengstens, Geschichten hinzuzufügen oder zu streichen. Noch heute besitzen Milliarden Menschen auf der ganzen Welt ein Exemplar dieser Bibel, mit genau den Geschichten, die damals in Karthago ausgewählt wurden. Falls die Christenanführer versehentlich falsche Geschichten in ihr Buch aufgenommen haben, dann werden diese bis heute weiterverbreitet. Die christliche Religion wurde also von Juden in die Welt gesetzt und nach und nach von anderen Völkern übernommen. Von den Bewohnern Karthagos und Ephesos zum Beispiel. Und die Karthager wiederum halfen, die Römer zu überzeugen, Christen zu werden. Sogar die römischen Kaiser. Da stellt sich doch die Frage, wer denn nun eigentlich wen erobert hat, oder? Ja, stimmt. Die Römer haben zuerst die Gebiete der Griechen, Juden und Karthager erobert. Aber dann haben die Griechen Rom mit ihrem Theater erobert und die Juden und Karthager haben es mit ihrer Religion erobert. In einer Schachpartie hätte das Ganze so ausgesehen. Die schwarze Armee schlägt die weiße und tötet den weißen König. Aber dann färben sich nach und nach die schwarzen Bauern und sogar der schwarze König weiß. Oder alle Figuren auf dem Brett, schwarze wie weiße, werden grau.